In wessen Namen müssen wir Gott um die Gnaden bitten, die wir brauchen? Sagt Christus ja selber, den Abschiedsreden, was dann Christi Himmelfahrt herum den Evangelien kommt. Wir müssen Gott um die Gnaden bitten, die wir brauchen im Namen Jesu Christi, wie er selbst es uns gelehrt hat und wie es die Kirche tut, die ihre Gebete immer mit den Worten schließt, per Dominum Nostrum Jesum Christum, das heißt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Kirche richtet all ihre Gebete an Gott, diese oder jene Person Gottes oder an Gott, schlichthin durch Jesus Christus. Weil es Christus auch ganz klar gesagt hat. Ja, alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bitten wird, wird euch geben und so weiter, auch in den Abschiedsreden.